Dope, Meth, Crystal Ice, Sip, Tweet, Koks, H, Ecstasy, Pep, LSD, Weed, geschnupft, geschluckt, geraucht, gespritzt, gebacken, geschüttelt, gerührt, gemixt, egal wie du es nennst, egal wie du es nimmst, egal ob du es kennst, jede Wirkung ist immens. Es kann Menschen in große Depressionen zwingen, du kannst Outsider sein und ein Level höher springen. Gefühle verstärken die Konzentration, Gedanken schwirren durch den Kopf bis zur Explosion. Jede Emotion wird um einiges angetrieben, entweder hast du dich selbst oder wirst dich lieben. Vieles kann es übertrieben machen und über vieles kannst du übertrieben lachen. Du willst es wieder machen und schon wieder, du willst tiefer in die Sache und du rennst zu jedem Dealer. Eine neue Welt und man will es mal versuchen, aber irgendwann, ja irgendwann wirst du das Zeug verfluchen. Neugierde treibt dich, zerreißt sich in dir und es zeigt sich, wie schwächlich ein Mensch danach wird. Witzig ist nicht die Tatsache, dass du sie konsumierst und vielleicht weitermachst. Sucht ist ein Mittel, das der Körper entscheide. Tust du es, lässt du es, sei vorbereitet. Drogen tarnen sich als deine Freunde, oben warnt dich keiner davor. Und wenn der Blick in die Wahrheit enttäuschte, greif nach den Sternen und nicht nach dem Horror. Drogen tarnen sich als deine Freunde, oben warnt dich keiner davor. Und wenn der Blick in die Wahrheit enttäuschte, greif nach den Sternen und nicht nach dem Horror. Nur noch einmal, dann hören wir auf, sagt dir die Stimme aus dem Hinterkopf raus. Hände am Zittern, der Körper wird heiß, der Puls wird schneller, du willst nicht, doch du weißt, wenn du es noch einmal tust, wird es aufhören. Dann wird das Verlangen tief im Körper nicht mehr stören und die Falle schnappt zu. Es hat dich erwischt und schon bist du süchtig. Ich will nicht sagen, lass die Finger davon, denn jeder muss entscheiden, ob er nimmt, was da kommt. Du willst es prompt, dein soziales Verhältnis verdreht sich und senkt sich, du denkst, dass du ein Held bist. Deine Welt ist einsam und leer, du verhältst dich, als wenn du jemand anderes wärst. Hast du damit recht? Du fühlst dich so schlecht, gefangen im Traum, doch es ist alles echt. Ich kann nicht beweisen, welche Droge dich vernichtet, doch ich weiß, dass die Erfahrung berichtet. Wenn du verzichtest, gute Entscheidung, wenn du es nimmst, gute Besserung. Aber bleib stark, bis zum letzten Tag. Das Leben ist hart, also mach es nicht noch härter. Du willst die Welt mal mit anderen Augen sehen, doch du musst nicht durch Drogensümpfe gehen. Jeder könnte sagen, ja, ich könnte es mal wagen, denn was kann es mit den Schaden, das Versuchen dieser Taten. Auf einmal bist du ganz alleine, Drogen sind die Freunde, die sich nur beschaffen lassen durch die Kohle deiner Träume. Du merkst, etwas fehlt und du rastest noch raus. Wenn alles untergeht, gehst du halt auch. Es ist nichts, wenn du denkst, dass du bist, was du längst, denn du hängst ja schon längst an dem Dreckszeug. Drogen tarnen sich als deine Freunde, oben warnt dich keiner davor. Und wenn der Blick in die Wahrheit enttäuschte, greif nach den Sternen und nicht nach dem Horror. Drogen tarnen sich als deine Freunde, oben warnt dich keiner davor. Und wenn der Blick in die Wahrheit enttäuschte, greif nach den Sternen und nicht nach dem Horror. Du merkst, etwas fehlt und du rastest noch aus. Wenn alles untergeht, gehst du halt auf. Drogen tarnen sich als deine Freunde, oben warnt dich keiner davor. Und wenn der Blick in die Wahrheit enttäuschte, greif nach den Sternen und nicht nach dem Horror.